Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Was soll ich sagen, wir haben das perfekte Timing, denn wir haben einen Beitrag von jemand, den Jürgen vielleicht kennt. Denn wenn diese Folge rauskommt, beziehungsweise wenn sie draußen ist, dann ist der feine Herr Kraus Geburtstagskind gewesen, ganz frisch. Von daher sagt ihm alle Hallo auf Twitter. Okay, jetzt bin ich aber hier. Und jetzt kurz einen Moment lang gedacht, das wäre schon wieder ein Diss, damit, weil ich es nicht erraten werde. Ich bin gespannt, ich weiß es leider schon, weil die Person, beziehungsweise die Personen, die mir was geschickt haben, haben die mir natürlich jetzt zugeschickt und deswegen fange ich an hier mit. Aber warum rede ich eigentlich? Hallo Papa, heute haben wir mal für euch einen Geburtstagspodcast oder halt für den Papa gemacht. Und schicken ihn extra dem Philipp, damit du auch mal eine Chance hast, ihn zu erraten heute an deinem, an deinem Geburtstag. Oh. Aber auch voll fies, dass deine Kinder dich da dissen, damit der Papa eine Chance hat, es zu erraten. Ja, die wissen halt, wie der Hase läuft. Ja. Und ich, mir wurde heute noch gesagt, ich soll dem Philipp sagen, dass meine Tochter dich ganz toll fand in Plötzlich Pirat. Oh, danke schön. Oh, das geht ja runter wie Öl. Das ist ja voll lieb. Dankeschön. Ja. So, ich werde gedisst, ne? Und die anderen, die kriegen sowas. Klopfe ich auf Holzbein und so. Sehr gut. Aber dann starten wir doch hier mit Hinweis 1. Also die, ganz kurz, die Chance ist groß, wenn meine Tochter die Person kennt, dass ich sie vielleicht auch kenne. Aber soll ich mich jetzt zurückhalten, Jürgen? Du hast eh keine Chance, wenn ich jetzt hier mal richtig Fahrt aufnehme. Okay, gut. Na dann, schauen wir mal. It's on. Freddie Mercury. Erster Hinweis. Meine Eltern heißen Erna und Josef Syrovatka. Wohnen die hier bei uns im Ort? Weiß ich nicht, könnt ihr sein? Es wäre so hart, wenn es einfach nur ein Verwandter von euch wäre. Ja, irgendwie so die Nachbarn. Also. Ja. Wir haben es so gemacht, dass Jürgen es auf jeden Fall erraten wird. Ja, bei Hinweis 18. Ja. Oder es sind seine eigenen Kinder. Erna. Ich habe keine Ahnung. Na dann, fahren wir weiter ab. Ich bin 1923 in der Tschechoslowakei geboren und 2013 in Deutschland gestorben. 2013, das ist noch nicht lange her. Nee, noch gar noch Milovic. Nicht so lange her. Nee. Das glaube ich nicht. Wenn der Philipp immer Ja oder Nein sagen würde, es wäre halt so schön. Nein, nein, nein, ist es nicht. Ist es ich habe doch, hab für dich Nein gesagt. Ich möchte mich noch nicht, ich kann mich jetzt schlecht blamieren mit für schlechten alle, die jetzt Tipps. Das hier vielleicht viel später hören oder auch das noch nicht wissen, wie alt sind ungefähr deine Kinder? Ich könnte das dir auch zweite genau war seine Frau, ich hoffe, das hast du rausgehört. Ja. Ich könnte es dir auch genau sagen, aber dann sage ich es dir halt ungefähr, also so ungefähr 11 und ungefähr 5,5. Ja. Super. Ne, ist es jetzt immer dieses zeitindividuelle Hören und so, das verschiebt da ja alles. Aber schauen wir weiter, wie es weitergeht. Ich habe im Zweiten Weltkrieg gekämpft, war danach in Gefangenschaft und nach meiner Heimkehr Lehrer in Bayern. Also wenn jetzt das mit dem Lehrer nicht gekommen wäre, hätte ich gesagt, das könnte mein Opa sein. Aber, also glaubst du wirklich, dass es nur jemand ist, den du kennen kannst? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Vor allem, da hätten sie wirklich tief recherchieren müssen, weil das ist ja Familie väterlicherseits, da sind die ja nicht so bewandert. Ich frage mich gerade, ob das jetzt so ein typischer Moment in Time ist, an dem die Familie Kraus jetzt irgendwie jedes Jahr zurückdenken wird. Damals, wo wir Papa eine Aufnahme gewidmet haben und der diese Folge jetzt jedes Jahr gehört wird. Bis in alle Zeit so, wenn deine Kinder selber 50 und 60 sind, so, oh, damals, wie der Schmidt dann mitten reingequasselt hat und das alles schon entkommen ist. Das alles kaputt gemacht hat. Du, ich finde es total nett. Meine Schwester kam auf die Idee und das betreue ich gerade auch so ein bisschen mit, so ein Projekt, da im Familien- und Verwandtenkreis für eine Tante von uns, die jetzt 95 wird, eine Tony-Box, also so ein Abspielgerät, wo du selber auch Audiosachen draufspielen kannst, zu bestücken. Und da kommt gerade dieses Hobby mit dem Podcasting, gerade in Sachen Audio-Nachbearbeitung, echt gut, weil jetzt schicken mir halt lauter Leute so Sprachnachrichten mit dem Handy aufgenommen. Alles nicht unbedingt das Allerbeste, aber wie geil, dass wir da jetzt sowas zusammenbauen können, was dann auch einfach einfach bedienbar wird. Ja, wer hat denn mal dieses selbstgemachte Tipptoy-Buch? Das war doch auch mal so ein Projekt. Das ja, ist du, mega, und es gibt auch mega diese, kompliziert, aber saugeil. Ja, ja, total gute Idee. Und ich finde auch diese Tonis zum Selberbauen eigentlich auch fast noch besser. Aber klar, da müsste ich jetzt, da hätte ich jetzt auch gar nicht die Zeit, das auch noch zu machen und so. Aber für alle, die Familie haben oder so, so eine Tony-Box, also nicht das Original zu nehmen, sondern selber was zu bauen mit offenen Schnittstellen, das ist ein super geiles Projekt. Das haben schon mehrere Leute gemacht. Und ich durfte die Sachen, die ich für meinen Neffen eingelesen habe und für mein Patenkind, nämlich lauter so Märchen, habe ich da auch schon ein paar Freunden gegeben. Das finde ich auch total nett. Aber gucken wir mal, was sich hinter Türchen Nummer 4 verbirgt. Es gibt Briefe von mir, die jetzt der Königlichen Bibliothek zu Stockholm gehören. Das ist ja auch ein wiederkehrendes Motiv. Astrid Lindgren hatten wir schon, habe ich mich neulich erst mal geguckt. Ja, ist auch von der Region her nicht ganz passend. Der Herr Nobel. Nein. Was weiß ich? Ich hätte jetzt wenig erwartet, dass der Lehrer in Bayern ist oder war, aber wer weiß. Ach so, stimmt, ja. Ich habe jetzt zwar nur auf Stockholm. Wer war denn Lehrer? Ja, außerdem, was rede ich da überhaupt? Ich tue mir natürlich leicht, weil ich... Vielleicht ist auch Lösung so jemand weiß, wie... Nee, der ist nicht so alt geworden, aber vielleicht ist so jemand wie Peter Alexander zum Beispiel. Vielleicht hat der irgendwie so polnische Wurzeln und irgendwann mal einfach einen deutschen Namen angenommen. Ja, aber nein. Wie du immer so schön über mich sagst, dass ich sagen würde, gute Idee, aber nein. Schöne Idee. Ich bin Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, der ersten Klasse und des großen Bundesverdienstkreuzes. Also den Hinweis hätte eigentlich dein Sohnemann bringen müssen, so der Erste, der jetzt langsam so in die erste Klasse kommt. Ich wollte gerade sagen, bei der ersten Klasse, da muss ich auch immer echt an so einen Stempel denken, den du in deinen Hausaufgabenheft kriegst. So. Fleißsternchen. Ich muss immer bei irgendwas am Bande denken, so gibt es denn auch Überbande, sozusagen, wenn du den so indirekt kriegst. Ja, den kriegst du aber nur, wenn du Billard spielst. Hm. Sehr gut. Viele Schulen heißen so wie ich. Oh. Erich Kästner. Sehr guter Gedanke, aber nein. Ottfried Preußler. Korrekt. Dominik, das hat er jetzt wirklich ernst genommen hier mit dem, er muss das vor mir erraten. Bereit? Ich bin ein bekannter deutscher Kinderbuchautor. Meine bekanntesten Werke sind Der kleine Wassermann, Die kleine Hexe, ja, das ist ja das quasi kleine Auflösung. Gespenst, Krabbert und Der Räuber Hotzenplotz. Mein Vater hat 1941 den Nachnamen der Familie Preußler geändert. Die Briefe in Stockholm sind Briefe, die ich an Astrid Lindgren geschrieben habe. Diese sind mit ihrem Nachlass an die Bibliothek in Stockholm übergeben worden. Aha, das ergibt dann auch total Sinn, dass die in Stockholm landen. Ich habe nämlich auch gedacht, wieso sind die eigentlich dort gelandet? Kannst du mal die letzten zwei Sekunden von dem Ding nochmal einspielen? Räumen die da nebenher die Spielmaschine aus oder so was? So ein bisschen, ja. Und ja, ich habe jetzt die Hinweise dazwischen noch nicht vorgelesen, sondern jetzt schlicht und ergreifend die Auflösung, weil in dem Fall es ja Dominik erraten hat. Ich möchte mich entschuldigen. Gleichwohl finde ich es aber schön, dass ich mich jetzt für immer in die Historie der Familie Kraus eingetragen habe. Meinst du, weil du jetzt Hausverbot hast, oder? Zack, rausgeschmissen. Die Freundschaft endet im Podcast. Ich habe tatsächlich die Tage den Räuber Hotzenplotz gekauft für meine Tochter. Oh. Deswegen ist mir der Name so geläufig gerade gewesen. Und witzigerweise wird der bei Amazon als Professor Preußler gesucht. Und da bin ich nämlich auf dem Wikipedia-Artikel gewesen, wo ich nachgeguckt habe, warum der also Professor drin steht. Also, ja, wenn unter der Woche sich für etwas interessieren als Cheaten gilt, dann habe ich gecheatet, ja. Aber irgendwie im Wikipedia-Artikel stand da nichts mehr wegen Professor. Also das fand ich interessant, das ließ sich nicht ganz nachvollziehen. Aber wollen wir einfach so tun, als wenn ich würde gern diesen Sieg dem Jürgen widmen. Lässt sich das machen, Philipp? Nee, so läuft es nicht. Da mache ich nicht mit. Das ist ein easy way out. Ja. Aber ich würde sagen, hören wir uns doch noch die verbleibenden Hinweise an. Die 7. Ich habe 1992 den Deutschen Fantasypreis der Stadt Passau und 1998 den Wildweibchenpreis erhalten. Den Wildweibchenpreis. Doch. Die wilden Weibchen, ist, ja, da wäre ich dann schon auch dahinter gekommen, weil ich meine, also der Räuber Hotzenplotz ist quasi unsere Lockdown-Dauerbeschallung gewesen, so in den letzten Wochen und Monaten. Also mein Sohn kann den, glaube ich, mittlerweile auswendig. Und der hört auf seiner nicht Tony-Box, aber auf einer anderen Box mit nach einem Tier benannt. Und da sind die Files aber irgendwie durcheinander drauf. Also die sind einfach auf einer SD-Karte. Du kannst ja nicht richtig navigieren, weil du kein Display hast oder irgendwas. Und der hört das aber quer durch und es stört den überhaupt null. Ja, das ist echt schön. Ich habe neulich realisiert, dass ich, glaube ich, nie in meinem Leben Karate Kid 1 gesehen habe. Weil ich Karate Kid 1 angeschaut habe und mir gedacht habe, irgendwie erinnere ich mich nicht daran. An so eine hübsche Hauptdarstellerin hätte ich mich doch erinnert. Um dann Karate Kid 2 anzuschauen, wo am Anfang ein 10-minütiger Zusammenschnitt von Karate Kid 1 kommt. Ah. Und es war genau die Szene, an die ich mich erinnert habe. Und ich glaube, ich habe immer nur Teil 2 und Teil 3 geguckt. Ah, da war doch was. Aber ey, ohne Witz, schau dir die Serie auf Netflix dazu an. Cobra Kai? Ist so gut. Ja, das ist tatsächlich mir schon mehrfach gesagt worden und will ich tatsächlich tun. Ja, das ist wirklich, ich weiß nicht, wie es ist, wenn du Karate Kid 1 jetzt zum ersten Mal gesehen hast, weil das macht schon viel, dass da einfach 20, 30 Jahre dazwischen sind. So, ja. Das sind es fast 40, oder? Das war in den 80ern. Ach, wir wollen nicht drüber nachdenken. Also im Übrigen, es gibt die Sage vom Wildweibchenstein, daher kommt der Name, weil da geht es halt drum, dass da zwischen zwei Felsen zwei wilde Weibchen wohnten. Und deswegen ist das heute ein Preis für Literatur, für Kinder- und Jugendliteratur. Das finde ich schön. Und deswegen, also so als hättest du es jetzt damit erklärt. Ja, gut, ne? Nee. Also das ist halt der Namensursprung davon. Wir einigen uns einfach drauf, dass wir diese Folge dem Räuber Hotzenplotz widmen. Das finde ich gut. Der jetzt hier das zusammenführende Element offensichtlich ist bei all dem. Komm, die Pfefferpistole. Aber hallo. Warte mal, jetzt. Die Mama hat mir Bücher vorgelesen. Mhm. Davon, ne? Von dem. Das kommt auch noch dazu, ja, dass wir nicht nur den Hotzenplotz, sondern auch den Wassermann und andere schöne Werke aus dem Hause Preußler gelesen haben. Hätte ich eigentlich vorab raten müssen. Ein Buch spielt hauptsächlich unter Wasser. Das war auch ein guter Hinweis. Welches Buch spielt denn sonst viel unter Wasser? Also vielleicht, nee, selbst da nicht. Aquaman, Ariel, das Buch Ariel. Zum Film. Nee, ich habe nämlich auch erst gerade gedacht, Ariel. Aber nee, da ist ja eigentlich das Interessante, dass sie ja dann an Land kommt und diese Sehnsucht zum Land hat und das Ende ist ja dann auch an Land. Ja, aber der Wassermann, der kommt auch ab und zu mal an Land, oder? Glaube ich. Ich bin mir ja, nicht aber ganz dann sicher. Ja, aber dann eher doch Jacques Cousteau oder sowas, oder? Wie viel sind die bei Jacques Cousteau wirklich dann unter Meer unterwegs? Ich glaube, ich habe tatsächlich nie einen Jacques Cousteau-Film gesehen, sondern nur quasi den Wes Anderson-Film mit Bill Murray. Fast das Gleiche. Ja. Sehr gut. Aber uns bleiben noch zwei Hinweise. Hören wir sie doch noch an. Die 10. Einige meiner Werke beginnen mit der, die oder das. So super Hinweis. Der, die, das. Wer, wie, was. Wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Es war immer schön, in der PC Action damals den Artikel des Monats auszuzeichnen. Der. Das. Oh. Kontrovers, aber durchaus machbar. Und der letzte, der 11. Hinweis. Ich heiße Ottfried Preußler. Guter Hinweis. Das ist relativ deutlich. Ich mag vor allem EZ vorneweg. Das ist sehr, sehr gut. Oh Mann, sehr gut. Sehr sympathisch. Sehr gut. Ich hätte es jetzt aber trotzdem, eigentlich hätte ich es vorab erraten müssen. Ach der was. Ottfried Preußler ist sehr präsent dieser Tage. Schlimmeres. Und ich bin alt. Ach, wa. Soll ich dir was sagen? Wenn die Folge rauskommt, bist du älter. Und jetzt einfach knallhart schneiden auf Ende. So, bam. Das war jetzt auch quasi eine Nachricht von meinem Zukunfts-Ich, von meinem, ja, nee, Zeitparadoxon. Aber von mir an mich, wenn ich dann 40 bin, höre ich das ja quasi. Ja. Ihr versteht. Weißt du, ein Satz von dir hat selten so sehr gepasst. Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Eine letzte Frage aber noch, Jürgen. Bevor du jetzt 40 wirst, in nicht allzu ferner Zukunft, Gibt es noch etwas, wo du sagst, das will ich vorher noch mal machen? Bevor ich 40 werde? Ja. Naja, also wenn ich es jetzt noch nicht gemacht habe, dann wird es echt langsam eng. Ja, ja, deswegen frage ich ja. Hast du noch 2 Wochen? Nee. Gut. Nee. Ich führe ein glückliches, erfülltes Leben und mir geht Corona auf den Sack, aber ich sehe nicht, dass sich das in den nächsten 2 Wochen irgendwie ändert. Ja. Nee, ich hoffe das nicht, weil dann... Mir fällt was ein. Impfen lassen. Oh, das ist wäre eine gute Geschichte. Das finde ich gut. So alt bist du dann doch noch nicht. Ja, das ist ja das. Aber jetzt will ja keiner diesen AstraZeneca-Impfstoff, also ich würde den nehmen. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt, glaube ich, die ultimative Methode, um die Methode total zu daten auf einen total engen Zeitpunkt. Ja, nicht, dass dann die Leute irgendwie in 30 Jahren, wenn sie das hören, denken, mei, der ist aber jung, den hätte ich viel älter geschätzt. Ne? Damit auch wirklich klar ist, wo wir sind. Sehr, sehr gut. Gut, dann vielen herzlichen Dank und Dankeschön geht ganz explizit raus an die Familie Kraus, sowas Nettes einfach sich einzuschicken. Toll. Ich bedanke mich dann, wenn hier... Na wartet, wenn ich euch Schluss ist. Weck die Kinder auf. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht er hoch. Schatz, weck die Kinder auf. Ja. Wenn ihr es gleich jetzt im Hintergrund laut rumpeln hört, na, dann wisst ihr, was passiert. Die Maschine ausgeräumt. Ich wollte gerade sagen, dann macht ihr die ganzen CDs von Otfried Preußler kaputt vor lauter Frust. Ach, Schmarrn. Alles gut, bis denn. Ciao, ciao. Bis denn. Und anstatt Gute Nacht, Josh, sage ich einfach mal alles Gute schon mal dann für den dann in der Zukunft des anhörenden Jürgen. Ach, es ist kompliziert. Gute Nacht. Ich könnte mir jetzt einfach mal selber alles Gute zum Geburtstag wünschen. Das mache ich ja sonst auch nie. Oh, also, schön. Jürgen, alles Gute nachträglich. Zum Wohl.